Ich bin sehr zufrieden, dass so viele Fragen da sind. Fast konnte man ein Buch schreiben. Dann heute natürlich haben wir nicht genug Zeit. Dann setzen wir fort morgen. Morgen vielleicht spreche ich. Heute habe ich 1,5 Stunden gesprochen. Morgen dann spreche ich nur 1 Stunde. Dann haben wir mehr Zeit für die Fragen und Antworten. Aber auf jeden Fall, wir sind entschlossen, alle Fragen zu beantworten, auch wenn es dann, wir müssen extra Zeit allmählich suchen, morgens. Aber zurzeit die Fragen, die ich heute nicht geantwortet habe, dann wir kommen morgen dazu. Und erste Frage ist, du sagst, ich solle mein eigenes Leid akzeptieren. Das verstehe ich nicht. Leid ist eine Interpretation des Geistes. Warum sollte ich diese Interpretation treffen, welche mich von Leben abschneidet? Das ist aber Verwirrung. Das ist Leiden ist die Tatsache. Wenn man das nicht sieht, das ist Verblendung. Und wenn man nicht die Tatsache sieht, das ist nichts anderes als Verblendung. Und der Buddha hat erklärt, Ursache für Samsara ist, Hauptursache für Samsara ist Verblendung. Und Verblendung eben, dass man sieht, nicht das, was dass man sieht das, was vergänglich ist, als etwas, was dauert, dass man sieht das, was mit Leiden von Vergänglichkeit verbunden ist, als etwas, was wahre Glückseligkeit bringt, und dass man sieht das, was vergänglich und leiden ist, als etwas, was ich ist und was dem Ich gehört. Wenn man das so sieht, ist man verblendet. Wenn man verblendet ist, ist man eben von Leben abschneidet. Nicht, wenn man die Zweck von Meditation ist nichts anderes als zu die Sachen sehen wahrheitsgemäß. Das ist alles. Wenn man die Sachen sieht wahrheitsgemäß, dann man kann geistiges Leiden beseitigen. Wenn man nicht sieht die Sachen wahrheitsgemäß, kann man eben nicht das geistige Leiden beseitigen, weil das geistige Leiden nach der buddhistischen Lehre kommt davon, dass wir nicht die Sachen unsere Erfahrung wahrheitsgemäß sehen. Das ist eigentlich fast alle Krankheiten, auch von dem Körper, genauso wie vom Geist, sind verbunden dadurch, dass wir nicht wahrheitsgemäß fähig sind zu sehen. Ist das so? Bitte, bitte denken Sie danach. Was tun, wenn Schmerz beim Sitzen auftritt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Und ich erwerte diese Frage jetzt. Bisschen kurz, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wir haben schon darüber jetzt gerade gesprochen, dass Man soll die Tatsache von Leiden akzeptieren. Und das lernt man eben durch Meditation, durch Shamatha und Vipassana. Mit Schmerz, dann wie soll man mit Schmerz umgehen, wenn man es wirklich verstehen möchte und sich dann von Schmerz, also geistlichen Schmerz, lösen möchte, ist Schmerz zu verstehen. Und das macht man eben durch Shamatha und Vipassana. Das haben wir schon erklärt. Dann, was geschieht, wenn man meditiert? Wir haben alle, ohne Ausnahme, wenn wir meditieren, wir haben Erfahrung von Schmerz. Ja, gibt es nie. Bitte bring ein bisschen Wasser. Diese Flasche von Scholle oder wie heißt das? Heute viel gesprochen. Also, wenn man meditiert, die Schmerzen kommen. Wenn man tiefer kommt in Shamatha und Vipassana, werden die Schmerzen dann immer, immer mehr im Hintergrund. Aber am Anfang werden sie sehr stark. Das kann man nicht vermeiden. Und wie kann man die Stärke der Schmerzen vermindern? Eben mit Shamatha und Vipassana. Was passiert in Shamatha? In Shamatha passiert das, dass der Geist, Bewusstsein, schenkt unaufhörlich Aufmerksamkeit dem Meditationsobjekt. Wenn es geschieht, dann können wir Shamatha erreichen. Wenn es nicht geschieht, dann eben erreichen wir Shamatha nicht. Was passiert in Shamatha, wenn wir nach der Theravada-Lehre üben? Wir begreifen das Objekt erst mit den Sinnen, so wie Farbe oder Einatmen, Ausatmen. Dann wir begreifen es mit dem Geist. Wir haben heute darüber gesprochen, die Berührung mit den fünf Sinnen ist so wie zwei Böcke, die sich stoßen mit den Hörnern. Berührung mit dem Geist ist so wie zwei Baumwolleballen, die sich berühren. Geistesberührung ist fein. Die Sinnenberührung ist grob. Deswegen, wenn man meditiert, man zieht sich von den Sinnen zurück. Wenn, also wir haben erklärt, alle Objekte der Meditation, auch in Shamatha und Vipassana, sind mentale Objekte. Nur mentale Bewusstsein kann Konzentration und Weisheit entwickeln. Dann, wir bleiben bei dem mentalen Eindruck von dem Objekt. Und dann gehen die Sinneneindrücke gehen in den Hintergrund. Wenn Konzentration besser wird, Sinnenerfahrung ist im Hintergrund. Wenn Meditation, wenn Shamatha-Meditation schwach ist, noch grob ist, dann die Sinnenerfahrungen gehen, sind im Vordergrund. Wenn Shamatha besser wird, wenn der Geist sich beruhigt, indem er sich zu sich nach Hause gezogen hat, dann die sinnliche Berührungen gehen in den Hintergrund, obwohl dann wir wissen, dass Schmerz da ist. Wir beschäftigen uns nicht damit. Wir empfinden das, aber es bleibt im Hintergrund. Warum? Weil wir mit dem feinen geistigen Erfahrung von dem Meditation-Objekt verbunden sind. Feinere Berührung ist immer mehr angenehm als grobe Berührung. Je feiner die Berührung, desto angenehmer wird es. Deswegen eigentlich eine angenehmste Berührung ist ohne Berührung. Und das ist schwer zu verstehen. Nirvana kann man nicht in dem Sinne berühren, deswegen ist es feinste von allen Berührungen, wie immer man es versteht. Also, wenn man Shamatha übt, wenn die Shamatha, die Beruhigung des Geistes, klarer wird, dann gehen die sinnlichen Berührungen in den Hintergrund. Und der Geist ist beschäftigt mit mentalen Objekt. Und dieser mentale Objekt dann bringt dem Geist Zufriedenheit, Erfüllung, dann die Schmerzen dann bleiben im Hintergrund. Natürlich, wenn man noch nicht gewisse höhere Stufe von Shamatha erreicht hat, dann ist schwer. Dann was macht man? Man gibt sich Mühe, nicht sich gleich mit den Schmerzen zu beschäftigen. Immer daran denken, Aufmerksamkeit heißt, ich habe jetzt gerade erklärt, wörtlich im Geiste machen. Wir übersetzen das als Aufmerksamkeit, aber wörtliche in Sanskrit, Pali, auch Chinesisch, Tibetanisch. Aufmerksamkeit ist im Geiste machen. Was wir im Geiste machen, das erleben wir. Jetzt, wenn wir meditieren und wir entwickeln Konzentration und wir schenken unsere Aufmerksamkeit dem Schmerz, indem wir es im Geiste machen, wird es zum klaren Objekt. Wenn der Geist bessere Konzentration hat, ist er mehr empfindlich. Dann, wenn er Aufmerksamkeit schenkt zu Hitze zum Beispiel im Körper, kleine Hitze wird große Hitze. Wenn er schenkt Aufmerksamkeit zu Geräuschen, zum Beispiel unsere Freunde, Kuh mit den Glocken, dann kleine Geräusche werden große Geräusche und er wird gestört. Die Konzentration ist wie eine Lupe oder Mikroskop. Was man mit Lupe oder Mikroskop sieht, wird es zum klaren Objekt. Und der Meditierende will nicht Schmerz zum klaren Objekt machen. Er will Meditationsobjekt zum klaren Objekt machen. Deswegen, obwohl er Schmerzen empfindet, ergibt sich Mühe, bei der Meditationsobjekt zu bleiben. Mit dem Verständnis, dass wenn er bei Meditationsobjekt bleibt, wird sich der Geist und Berührung verfeinern mit der Atmung. Wenn er nicht dabei bleibt, dann wird er mit groben Berührung verbunden. Und grobe Berührung ist essentiell Berührung, wo, wenn was immer Sinne berührt, der Geist läuft hinter. Wenn man das versteht, dann wird man sich Mühe geben, bei Meditationsobjekt zu bleiben und dann Schmerzen gehen in den Hintergrund. Wenn es nicht der Fall ist, was macht man, wenn der Mohammed, wenn Berg kommt nicht zu Mohammed, der Mohammed geht zu Berg, dann sehr achtsam wechselt dann Fuß oder die Beine stelle und meditieren weiter und versucht weiter, bis man feinere Berührung mit Meditationsobjekt geschafft hat. Solange Berührung mit Meditationsobjekt nicht fein ist, wird der Geist grob. Und grober Geist läuft hin und her. Andere ist dann Vipassana. Wie mit Schmerz umgehen, Vipassana. Wenn aber damit man diese Vipassana anwendet, der Geist muss schon gewisse höhere Stufe von Konzentration haben. Und was heißt Vipassana hier? Wenn man mit konzentriertem Geist in Schmerz hineingeht, was eigentlich ist Schmerz? Ist Empfindung von Härte, das ist Erdeelement, Empfindung von Hitze, das ist Feuerelement, Empfindung von Druck, das ist Windelement. Und wenn man sich noch bessere Konzentration entwickelt hat, dann, wenn man sich auf einen Punkt konzentriert, da, dann wird man sehen, dass die Stelle von Druck gleich ändert sich in Hitze, Hitze ändert sich in Härte und so weiter. Und so, man identifiziert sich nicht mehr mit der Empfindung, indem man Objekt von Erfindung wahrheitsgemäß untersucht hat. Und heute lassen wir das hier. Und wir rezitieren noch die Herz-Sutra auf Deutsch heute. Morgen wieder auf Sanskrit.